die Kolumne im Septemberheft, das jetzt am Kiosk ist seit Freitag, trägt den Titel Die Nationale Einheitsfront. Etwas anders geschrieben, als es im Duden steht. Und geht über die Medien im Zeitalter des demokratischen Faschismus. Ein kleiner Prolog. Sind Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, auch Weltmeister geworden? Ja? Glückwunsch. Ich musste wegen eines Meniskusschadens leider zu Hause bleiben. Schon in jungen Jahren neigte er zum Völkischen. Der Jurastudent verteilte Flugblätter der maoistischen KPDML, dem Volke dienen, an die Arbeiter der Frühschicht. Noch heute dient Holger Jung, so heißt der Diener, dem deutschen Volk. Als Werber dichtete er jüngst im Auftrag einer Bierbrauerei der Nation eine neue Verfassung. Präambel, wie aus 80 Millionen ein Weltmeister wird. Doch dann der Dolchstoß, der die Deutschen durch ihre Kriege begleitet, mitten in den Rücken der auf dem Feld unbesiegten Truppe. Bei Springer musste ein Chefredakteur extra einen Leitartikel verfassen, um den 80 Millionen Weltmeistern es so schonend wie möglich beizubringen. Er wird hier ausführlich zitiert, weil er den vollen Ton enthält, der zwischen Nordseewellen und Kufstein seit Monaten die Musik macht. Zitat: Die Berufsempörer können es nicht lassen. Sie finden am WM-Sieg etwas zu meckern. Es war ja klar, dass sie kommen würden. Dass sie so lange suchen würden, bis sie etwas zum Meckern gefunden haben. Die Berufsempörer machen, was sie am besten können, sie entdecken das Schlechte im Guten. Die Fußballer auf der Bühne vor dem Brandenburger Tor hatten sich erlaubt, einen uralten Fußballschlachtgesang aufzuführen, Titel »So gehen die Gauchos«. Alle Spieler sind gebückt, so gehen die Deutschen, alle Spieler sind kerzengerade. Was für ein Skandal. Wirklich furchtbar sei, dass dieses Land selbst in den seltenen Stunden gemeinsamen Glücks nicht mit dieser unsäglichen Sehnsucht nach Kritik aufhöre. Warum können wir nicht einfach mal zufrieden sein? Warum können die, die immer und andauernd etwas zu beklagen haben, nicht einmal den Mund halten? Wisst ihr nämlich was, liebe Berufsempörer? Der bemängelte Schlachtgesang hat eine Tradition. Große Folklore halt, zu der eben auch Siegesfeiern. Darf man das Wort überhaupt verwenden, gehören? Wenn es etwas zu kritisieren gäbe, sei es die Selbstgefälligkeit und zynische Grundhaltung zu jedem nationalen Freudentag. Zitat Ende. Hier das in Gemeinschaft feiernde Volk, dort die Zersetzer, die Niedermacher. Dieses Land leidet unter einer unsäglichen Sehnsucht nach Kritik. Kaum wiegen sich die Deutschen einmal im Glück, alle Deutschen sind die 90-99%, die ein Fähnchen am Auto, am Balkon oder nur an der Waffel haben und sich auf sogenannten Fanmeilen an Bier und Nationalstolz besaufen. Schon kommen zwei oder drei Empörer in der zynischen Grundhaltung, die meckern und mies machen und klagen, anstatt das Maul zu halten. Unterm Führer hätte es das nicht gegeben. Worte wie Miesmacher, wie Nördler sind im Dritten Reich vor allem von Goebbels verwendet worden, hat Marcel Reich-Ranicki einmal seine Freunde von der Bild-Zeitung sanft belehrt. Springers Redakteure verpflichten sich in einem Anhang zu ihren Anstellungsverträgen schriftlich nichts Antisemitisches zu schreiben. Sie geben sich auch größte Mühe und sind doch den Kräften, die in ihrem Innern wühlen, wehrlos ausgeliefert. Was es braucht, gut und erfolgreich Fußball zu spielen, sind Talent, Training und Glück. Einen Kopf braucht man auch zum Köpfen. Verstand und Manieren braucht man nicht. Auch ein so ausgemachter Kretin wie der Schweinsteiger, der vor seinen besoffenen Fans auf den Tresen steigt und ein Heidi, Heidi, Heidi, Ho, BVB, Hurensöhne anstimmt, taugt der Nation zum Idol. Zwingt ihn der Vereinsvorstand, sich zu entschuldigen, ist Springers Welt ganz geknickt. Zitat: Die Geste ehrt ihn, aber sie verdeutlicht wie zuvor bei dem Skandal um den Gaucho-Tanz, dass die neueste Brennstufe der Etabliertheit den Fußball mit jenen Regeln des politisch Korrekten konfrontiert, für die auf dem Spielfeld und auf den Rängen zumindest 90 Minuten lang Sendepause sein sollte. Eine zotige, ja dreckige Formulierungsneigung gehört hier zum Sprachspiel. Käme der Fußball unter die Fuchtel der Moralprediger, es wäre ein weiterer Verlust für eine authentische, unmittelbare sprachliche Selbstvermittlung. Insofern grölt Schweini für uns mit. Es geht um unsere Freiheit auch. Zitat Ende. Da ist nun alles beisammen, womit die Generation der Popliteraten den Diskurs geflutet hat. Das schlechte Benehmen, das Sau rauslassen, die neoliberale Brutalität und die heimliche Liebe zum vaterländischen Mief. Was der Possard, so heißt dieser Stritzi, wohl schriebe, wenn nach einem Sieg über eine israelische Mannschaft das Sprachspiel "So geht der Itzig, der geht so" aufgeführt würde? Es ist, sagen alle öffentlich-rechtlichen und privaten Stimmungssänger, wenn sie sich ertappt wähnen, doch nur Fußball. Ein Spiel, herrlichste Nebensache der Welt und so weiter. Richtig, beim Fußball geht es nicht um Leben und Tod. Es geht um mehr. Am Fußball wird vorgeführt, wo Schluss ist mit lustig und wann dem Spielverderber die Fresse zu polieren ist. 2860 Straftaten zählte die Polizei im letzten Jahr bei ihren Fußballeinsätzen. Die Dunkelziffer dürfte 10-mal so hoch sein. Der schlanke Staat muss für die Fanbegleitung jährlich 40 Millionen aufbringen. Ich kann jedem unserer Dichter, der zur EM- oder WM-Zeit ein deutsches Sommermärchen erlebt haben will, nur empfehlen, sich 2 Stunden bei den Nazis von der Dortmunder Borussenfront oder den Glatzen in der Nordkurve der HSV-Arena aufzuhalten. Vielleicht wird ihm das Glück, ungeschoren davonzukommen. Vielleicht aber denke ich zu gut von deutschen Literaten. Bei Martin Walser war die Klage, Honecker sei unfrei, verklemmt, verbaut, verkorkst, weil er nicht für die Nationalmannschaft der BRD fiebere, das Vorspiel zu seinem braunen Coming-out in der Paulskirche. Bis 1990 hatten die herrschaftlichen Medien Meinungsvielfalt gespielt, einander rechts oder links genannt oder liberal. Nur hinterm Rücken ihrer Redakteure steckten die Verleger sich Briefchen zu, in denen der liebe Axel und der liebe Rudolf einander ihrer Verehrung versicherten. Seit der Kapitulation des Ostblocks hat diese gespielte Meinungsvielfalt ausgespielt. Die totalitäre Demokratie mit ihrer repressiven Toleranz aus allerlei gepolsterten Gummizellen für allerlei Querköpfe mutierte zum demokratischen Faschismus. Die pluralistische Gesellschaft zur homogenen Volksgemeinschaft, die sich 3-mal täglich versichert, um wie viel besser sie ist als alle anderen. Meckern und Miesmachen haben ausgedient. In 5 Jahren wird keiner mehr wissen, ob Sigmar Gabriel bei der Alternative für Deutschland ist und Schäuble bei den Grünen. Sagt die Kriegsministerin von der Leyen, wenn es um Waffenexporte in den Irak geht, Gleichgültigkeit ist für ein Land wie Deutschland keine Option, kontert Gregor Gysi. In dieser Notsituation sei die Lieferung deutscher Waffen erforderlich, um größeres Unheil zu verhindern. Die sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen aber, Agnieszka Brugger, widerspricht mit den Worten, wir dürfen uns nicht achselzuckend abwenden, während ihr Parteifreund Jürgen Trittin, vormals Kommunistischer Bund, schon Werbung für die Horcher des NS-Nachfolgeamts BND macht. Dass ein Nachrichtendienst Erkenntnisse sammelt, kann man ihm nicht vorwerfen. Das ist seine Aufgabe. Dass die Bundeswehr Menschen tötet, kann man ihr nicht vorwerfen. Das ist ihre Aufgabe. Nur die dazugehörige Tageszeitung bleibt dem rebellischen Gestus ihrer Gründerzeit treu, wenn sie der deutschen Weltmeisterjubel mit dem alternativen Urteil dämpft. Gewonnen hat das Land mit der längeren demokratischen Tradition. Man spürt die Hoffnung, die traditionsreiche deutsche Demokratie möge in der Ukraine auch gegen Russland gewinnen. Und dann singen alle zusammen, so geht der Ivan, der Ivan, der geht so.